Abschnitt 5 aus Nicholas Nickleby Band 6 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 56. Kapitel. Ralph Nickleby fasst einen vom Zufall ihm an die Hand gegebenen Wiedervergeltungsplan auf und nimmt auch den Beistand eines erprobten Bundesgenossen in Anspruch. Wir müssen uns jetzt zu Ralph Nickleby und Arthur Gride zurückwenden und sie in dem Hause wieder aufsuchen, in welchem so plötzlich der Tod sein düstres und schreckhaftes Banner erhoben hatte. Mit geballten Fäusten und so fest zusammengebissenen Zähnen, dass keine Mundsperre sie dichter hätte verschließen können, verharrte Ralph noch einige Minuten in derselben Stellung, in welcher er zuletzt zu seinem Neffen geredet. Er atmete schwer, stand aber sonst so starr und regungslos wie eine eherne Bildsäule da. Allmählich fing er an, gleich einem Mann, der aus einem schweren Schlummer erwacht, sich zu regen. Endlich schüttelte er die geballte Faust verstohlen und ingrimmig gegen die Tür, durch welche Nicholas verschwunden war, steckte sie darauf in den Busen, wie um selbst diesen Ausbruch der Leidenschaft gewaltsam zu unterdrücken, und wendete sich zu dem minder verhärteten, noch nicht wieder aufgestandenen Wucherer. Arthur erhob sich fortwährend an allen Gliedern zitternd auf die wankenden Füße. Seine Augen begegneten Ralphs Blicken, er hielt beide Hände vor das Gesicht und jammerte nach der Tür hinschleichend, seine Schuld wäre es nicht gewesen. »Wer hat gesagt, dass es Ihre Schuld gewesen sei?« erwiderte Ralph mit gedämpfter Stimme. »Sie nahmen eine Miene an, als ob Sie dächten, dass ich Tadel verdiente,« sagte Arthur schüchtern. »Ha«, murmelte Ralph, ein heiseres Lachen erzwingend, »ich tadle ihn, dass er nicht noch eine Stunde gelebt hat. Noch eine einzige Stunde würde lang genug gewesen sein, sonst tadle ich niemand.« »Wirklich niemand?« »Nicht wegen dieses Missgeschicks. Ich habe eine alte Rechnung mit dem jungen Burschen abzumachen, der ihre Geliebte entführt hat, was aber nichts mit den prahlerischen Reden zu tun hat, die wir hier eben von ihm gehört haben, denn wir würden bald genug mit ihm fertig geworden sein, wenn der verwünschte Zufall nicht dazwischen gekommen wäre.« Es lag etwas so Unnatürliches in der erzwungenen Ruhe, mit welcher Ralph Nickleby sprach, wenn man sie mit seiner Blässe, mit dem gräulichen, jeden Augenblick wechselnden Ausdruck seines Gesichtes zusammenhielt, weil alle Nerven und Muskeln desselben, trotz seiner heftigen Anstrengungen, es zu verbergen, fortwährend krampfhaft zuckten. Es lag etwas so Unnatürliches und Schauerliches in dem Kontraste zwischen seiner dumpfen, langsamen und festen Stimme, da nur durch ein gewisses Anhalten des Atems, bei welchem er fast nach jedem Worte gleich einem Betrunkenen, der sich deutlich zu reden bemüht, innehielt, eine gewisse Veränderung in dieselbe hineinkam, und jenen Anzeichen der heftigsten und furchtbarsten Leidenschaften und seinem Kampfe, sie zu beherrschen, dass Brays Leiche, wenn sie statt seiner vor dem bebenden Arthur gestanden, für den Bebenden kaum ein fürchterlicheres Schreckbild würde gewesen sein. »Die Kutsche«, sagte Ralph nach einiger Zeit, während welcher er wie ein kräftiger Mann gegen einen Krampfanfall gekämpft hatte, »wir kamen in einer Mietkutsche. Ist sie noch da?« Gride bediente sich gern des Vorwandes, an das Fenster zu treten. Ralph blickte fortwährend nach der anderen Seite, riss mit der Hand, die er in den Busen gesteckt, an seinem Busenhemde und murmelte in heiserem Geflüster, »10.000 Pfund! 10.000, sagte er, gerade die gestern für die beiden Verschreibungen eingezahlte Summe und welche morgen auf hohe Zinsen hätte ausgetan werden können. Ha, wenn das Haus gebrochen und er der Erste gewesen wäre, mir die Kunde zu bringen. Ist die Mietkutsche da?« »Ja, ja«, rief der durch den ingrimmigen Ton der Frage erschreckte Gride. sie ist da. O Himmel, welch ein hitziger Mann sie sind!« »Kommen Sie«, sagte Ralph ihm winkend, »es darf nicht scheinen, als ob wir verstört wären. Lassen Sie uns Arm in Arm hinuntergehen.« »Aber Sie kneifen mich braun und blau«, ächzte Gride. Ralph stieß des Freundes Arm ungeduldig von sich, ging mit seinem gewöhnlichen festen Schritte hinunter und stieg in den Wagen. Arthur Gride folgte ihm, blickte ihn zweifelhaft an, als der Kutscher fragte, wohin er fahren sollte, und bezeichnete seine eigene Wohnung, da Ralph stumm blieb. Sie fuhren ab. Ralph saß mit untergeschlagenen Armen in der fernsten Ecke, sprach kein Wort und senkte das Kinn auf die Brust, so dass seine niedergeschlagenen Augen unter den gerunzelten Brauen vollkommen versteckt waren. Man hätte glauben sollen, dass er schliefe. Erst als der Wagen hielt, hob er den Kopf wieder empor, sah durch das Fenster und fragte, wo sie sich befänden. »Vor meiner Wohnung«, antwortete der Trostlose, durch die Einsamkeit derselben vielleicht bewegte Gride. »Richtig, ich habe nicht auf den Weg geachtet. Ich hätte gern ein Glas Wasser. Sie haben doch Wasser im Hause?« »Sie sollen ein Glas, was Sie belieben haben«, sagte Arthur ächzend. »Das Klopfen kann Ihnen nichts helfen, Kutscher. Läuten Sie!« Der Kutscher fing an zu läuten, horchte am Schlüssellochel, läutete und klopfte abermals, dass es in der ganzen Straße widerhallte. Allein es zeigte sich niemand. Das Haus blieb still wie das Grab. »Was bedeutet denn dies?« fragte Ralph ungeduldig. »Die Grete ist so entsetzlich taub«, erwiderte Arthur mit sehr unruhiger Miene. »Lassen Sie nicht abzuläuten, Kutscher. Sie sieht die Glocke.« Der Kutscher läutete immerfort, die Nachbarn öffneten die Fenster und riefen einander zu, des alten Gride-Haushälterin müsse vom Schlage gerührt sein. Andere sammelten sich um den Mietwagen und erlaubten sich verschiedene Bemerkungen. Sie schliefe, wäre aufgebrannt, wäre betrunken. Ein sehr dicker Mann äußerte, sie hätte wohl etwas Essbares gesehen, wodurch, da sie des Anblicks so ungewohnt, sie dermaßen in Schrecken geraten wäre, dass sie in Ohnmacht gefallen. Diese letztere Konjektur ergötzte die Umstehenden vornehmlich, welche ihr Behagen daran ziemlich lärmhaft zu erkennen gaben und sich nicht ohne Mühe abhalten ließen, in die Area hinunterzustürmen und die Küchentür zu erbrechen, um der Sache auf den Grund zu kommen. Auch war dieses noch nicht alles, denn da sich das Gerücht verbreitet hatte, Arthur wolle an dem Vormittage Hochzeit halten, so wurde angelegentlich nach der Braut gefragt, welche die meisten verkleidet in der Person Mr. Ralph Nicklebys erkennen wollten, was viel scherzhafte Entrüstung über die Erscheinung einer gestiefelten und behosten Braut im Publikum und noch mehr Zischen und Grunzen veranlasste. Endlich fanden die beiden Geldleier in einem der anstoßenden Häuser Schutz und überstiegen mittels einer Leiter die nicht eben hohe Hofmauer. »Was fürchte ich mich wirklich hineinzugehen?« sagte Arthur. »Wie, wenn sie ermordet wäre, blutend daläge?« »Was mehr«, erwiderte Ralph mit dumpfer Stimme, »ich sage Ihnen, ich wollte, dass dergleichen gewöhnlicher wäre und sich leichter ausführen ließe. Glotzen und Schaudern sehen nur, es ist mein Ernst.« Er trat an den Brunnen, schöpfte einen reichlichen Trunk Wasser, benetzte sich Kopf und Gesicht, hatte seine gewöhnliche Haltung und Miene wieder und ging Gride voran in das Haus. Das Haus war finster und öde, jedes Gemach düster und stumm wie immer. Sämtliche geisterhafte Mobilien standen an ihren gewohnten Plätzen. Das eiserne Herz der alten ingrimmigen Uhr schlug, ungestört von allem Lärmen auf der Straße, in seinem staubigen Gehäuse mit schweren Schlägen wie zu jeder Zeit. Die wankenden Schränke drückten sich menschenscheu in ihre melancholischen Winkel, die Fußtritte gaben denselben traurigen Widerhall, Die langbeinige Spinne unterbrach ihren behenden Lauf und saß, erschreckt durch den Anblick von Menschen in ihrem grabstillen Herrschgebiete, regungslos und sich totstellend, bis die Eingedrungenen vorübergegangen wären, an ihrer Wand. Die Wucherer durchsuchten das Haus vom Keller bis zum Dachstübchen, fanden jedoch Grete nirgend und setzten sich endlich in dem Zimmer, das Asa zu bewohnen pflegte, um auszuruhen. »Die alte Hexe ist sicher ausgegangen, um noch etwas zu ihrem Hochzeitsschmause einzukaufen«, nahm Ralph das Wort und schickte sich zum Fortgehen an. »Schauen Sie hier, ich zerreiße die Schuldverschreibung, wir werden ihrer nicht mehr bedürfen.« Grind hatte forschend im ganzen Zimmer umhergeblickt, stürzte in demselben Augenblicke vor einer großen Kiste auf die Knie nieder und stieß einen fürchterlichen Schrei aus. »Was gibt es?« sagte Ralph finster. »Beraubt! Bestohlen!« schrie Arthur Grind. »Was ist gestohlen? Geld?« »Nein, nein, nein! Schlimmer! Weit schlimmer!« »Was ist's?« »Oh!« schrie Grind, die Papiere, wovon die Kiste voll war, gleich einem die Erde aufwühlenden Tiere herauswerfend. »Dass sie mir lieber Geld, all mein Geld gestohlen hätte, ich habe nicht viel. Dass sie mich lieber zum Bettler gemacht, als dieses getan hätte.« »Ins Teufels Namen, sie altes Weib, was hat sie denn getan?« Grind gab keine Antwort, sondern wühlte nur fortwährend unter den Papieren und schrie wie ein Teufel in Höllenqual. »Sie vermissen etwas«, sagte Ralph ihn wütend am Kragen schüttelnd. »Was ist's?« »Papiere, Urkunden, ich bin zugrunde gerichtet, verloren, verloren. Ich bin beraubt, ruiniert. Sie hat es mich lesen, hat es mich vor großem Lesen gesehen. Ich tat es sehr oft. Sie hat gesehen, wie ich es in das Kästchen legte. Das Kästchen ist fort. Sie hat es gestohlen. Fluch über sie. Sie hat mich beraubt.« »Was ist es? Was ist's denn?« rief sein Freund, dem plötzlich ein Licht aufzugehen schien, denn seine Augen sprühten Feuerflammen, und er bebte an allen Gliedern, als er Grind beim knöchrigen Arme fasste. »Sie weiß nicht, was es ist. Sie kann nicht lesen«, kreischte Grind, die Frage nicht beachtend. »Sie wird sich's von jemandem vorlesen lassen, der ihr sagt, was sie tun soll und wie sie Geld daraus machen kann. Sie werden Geld daraus machen und noch dazu freigesprochen werden. Sagen, sie hätten's gefunden, Zeugnis gegen mich ablegen. Alles Unheil wird auf mich allein wird alles kommen, auf mich, mich, mich.« »Geduld«, zürnte Ralph ihn noch fester anpackend und ihn mit einem Blicke ansehend, welcher deutlich genug verkündete, dass er bei dem, was er zu sagen im Begriff war, eine versteckte Absicht hatte. »Hören Sie auf Vernunft. Sie kann noch nicht lange fort sein. Ich will die Polizei rufen. Sagen Sie mir nur, was sie gestohlen hat, und seien Sie überzeugt, man wird ihr habhaft werden. Holla, Hilfe!« »Nein, nein, nein, nein«, schrie Grind Ralph den Mund zuhaltend, »ich kann nicht, darf nicht.« »Den Diebstahl nicht anzeigen?« fragte Ralph gespannt. »Nein«, erwiderte Grind händeringend, »still, still, kein Wort, kein leises Wörtchen darf verlauten. Ich bin verloren, was ich auch tun mag. Ich bin verraten. Man wird mich greifen. Ich werde in Newgate sterben.« Er fuhr darauf wieder fort, die Kiste zu durchsuchen, entdeckte noch andere Verluste, zitterte, schrie und ächzte verzweiflungsvoll. Ralph entfernte sich, ohne Abschied von ihm zu nehmen, sagte, als er aus dem Hause trat, dass sich alles in bester Ordnung gefunden hätte, und fuhr nach Hause. Auf seinem Tische lag ein Brief. Er ließ ihn eine Zeit lang unangerührt liegen, als ob er den Mut nicht hätte, ihn zu erbrechen. Als er es endlich getan, überzog Totenblässe sein Antlitz. »Das Schlimmste ist geschehen«, sagte er, »das Haus hat falliert. Ich sehe, das Gerücht hat sich gestern Abend in der City verbreitet, und Er durchschritt leidenschaftlich bewegt das Zimmer einige Male und stand wieder still. 10.000 Pfund und lagen dort nur einen einzigen Tag. Wie viele angstvolle Jahre, qualvolle Tage, schlaflose Nächte, bevor ich sie zusammenscharrte. 10.000 Pfund, wie viele stolze bemalte Damen würden mir geschmeichelt, holdselig gelächelt, wie viele verschwenderische Dummköpfe mir schöne Sachen ins Angesicht gesagt und mich im Herzen verwünscht haben, während ich die 10 in 20.000 verwandelt. Während ich den hungrigen Borgern den letzten Heller abgepresst, während ich sie je nach meinem Gefallen und Nutzen gebraucht hätte, was für kriechende Reden würden sie gegen mich geführt, welch höfliche Briefe mir geschrieben haben. Wie viele Lügen, erbärmliche Ausflüchte, verächtliche Bücklinge von Elenden, die ihre Geringschätzung des reichen Ralph Nickleby sorgfältig verstecken müssen, weil sie seines Geldes bedürfen, konnten diese 10.000 Pfund mir einbringen. Und hätte ich sie verdoppelt, jedes Goldstück würde 100.000 Lügen und Erniedrigungen nicht des Geldleiers, sondern des Geldborgers, der freigebigen, gedankenlosen, großmütigen, noblen Leute, welche nimmermehr so niedrig sein können, es auf einige Pence anzusehen, bedeuten. Als ob er einen Teil des Schmerzes über seinen Verlust in der Bitterkeit dieser anderen Gedanken hätte ertöten wollen, fuhr Ralph fort auf und abzugehen. Er wurde indes immer niedergeschlagener, warf sich endlich in seinen Sessel, fasste die Arme desselben so fest, dass sie knisterten, und sprach zähneknirschend weiter. »Es gab eine Zeit, wo nichts mich hätte so bewegen können wie der Verlust einer solchen Summe.« Nichts, denn Geburts- und Todesfälle, Heiraten und alles andere, was der meisten Teilnahme erweckt, war mir gleichgültig, sofern es nicht mit Geldgewinn oder Verlust verbunden war. Jetzt aber, ich schwöre es, jetzt stelle ich dem Verluste seinen Triumph, ihn zu verkünden, gleich. Wenn er ihn bewirkt hätte, und fast ist mir's, als wäre es so, ich könnte ihn nicht ingrimmiger hassen, kann ich ihm nur wieder vergelten, sei es immerhin nur allmählich, erst spät. Kann ich ihn nur in meine Gewalt bekommen und seine Waagschale emporschnellen, so vermag ich's zu tragen. Er erwog lange und tief, schickte endlich Newman mit einem Briefe an Squeers nach dem Mohrenkopfe und befahl ihm zugleich auf Antwort zu warten, wenn sich der Schulherr in London befände. Newman kehrte mit der Nachricht zurück, derselbe sei erst vor wenigen Stunden angelangt, habe den Brief im Bette gelesen, lasse sich empfehlen und werde sogleich persönlich bei Mr. Nickleby erscheinen. Ralph hatte jede äußere Spur von innerer Bewegung schon wieder unterdrückt und sein gewöhnliches, strenges, unerschütterlich ruhiges und festes Wesen angenommen, welchem er vielleicht keinen geringen Teil des Einflusses verdankte, den er nach Gefallen und fast ohne Einschränkung über so viele Menschen von nicht gar zu starken Vorurteilen in Betreff der Moralität übte. »Ah, Mr. Squeers«, sagte er, dem Wackeren mit seinem gewöhnlichen Lächeln entgegentretend, das stets von einem scharfen Blicke und einem gedankenvollen Stirnrunzeln begleitet war. »Wie befinden Sie sich?« »Erträglich, Sir«, erwiderte Squeers, »und meine Familie nicht minder, auch die Scholaren, nur dass eine Art Ausschlag in der Schule grassiert, der ihnen die Esslust benimmt. Doch es ist ein böser Wind, der niemandem etwas Gutes zuweht, wie ich immer sage, wenn die Jungen eine Heimsuchung haben. Heimsuchungen sind das Los der Sterblichkeit, Sir. Die Sterblichkeit ist selbst eine Heimsuchung. Die Welt ist gestopft voll von Heimsuchungen, und wenn ein Knabe über eine solche wehklagt und irgendjemand durch sein Plärren inkommodiert, so muss er Kopfnüsse haben. Also steht's in der Schrift geschrieben.« »Mr. Squeers«, sagte Ralph trocken, »Sir?« »Lassen wir dies an sich treffliche Moralisieren beiseite und reden wir von Geschäften.« Von Herzen gern, Sir, und lassen Sie mich Ihnen vor allen Dingen sagen, lassen Sie mich vor allen Dingen sprechen, wenn es Ihnen beliebt. Knox? Newman erschien, nachdem er mehrere Male gerufen war, und fragte, ob Mr. Nickleby nach ihm verlangt hätte. »Ja, gehen Sie zum Essen, und zwar sogleich. Hören Sie?« »Es ist noch nicht Zeit«, antwortete Newman grämlich. »Meine Zeit ist die Ihrige, und ich sage, es ist Zeit.« »Sie ändern sich jeden Tag, das ist nicht recht.« »Sie halten nicht viele Köche und können sich bei Ihnen wegen der Mühe, die Sie Ihnen machen, leicht entschuldigen. Sie gehen, Sir.« Ralph erteilte diesen Befehl nicht bloß im entscheidendsten Tone, sondern sorgte auch unter dem Vorwande, einige Papiere aus Newmans Zimmer zu holen, dafür, dass derselbe befolgt wurde und Newman nicht bleiben konnte. »Ich habe Grund zum Verdacht gegen den Patron«, sagte er, als er zu Squeers zurückkehrte, »und halte es für das Beste, auf der Hut gegen ihn zu sein, bis ich den kürzesten und leichtesten Weg aufgefunden, ihn zu verderben.« »Das dürfte leicht genug sein«, bemerkte Squeers grinsend. »Wie bei vielen anderen Leuten, die ich kenne, fiel Ralph ein. Sie wollten sagen...« Ralphs letzte Äußerung machte, was sie ohne Zweifel auch sollte, augenscheinlich Eindruck auf Squeers, der nach einigem Stocken und in einem weit schüchterneren Tone wieder das Wort nahm. »Was ich sagen wollte, Sir, besteht darin, dass das Geschäft mit dem undankbaren und hartherzigen Snorley Senior mir zu viel Zeit raubt und außerdem eine gar zu große Ungelegenheit mit sich führt, indem es meine Frau ganze Wochen lang zur Witwe macht. Es gereicht mir natürlich zum Vergnügen, ein Geschäft mit Ihnen zu haben.« »Natürlich«, sagte Ralph trocken. »Ich wiederhole es. Natürlich«, fuhr Squeers seine Knie reibend fort, »allein vom Risiko abgesehen ist es doch störend, 250 Meilen daherzukommen, wie ich es tue, um ein Zeugnis abzulegen.« »Worin sollte das Risiko bestehen, Mr. Squeers?« »Ich sagte, vom Risiko abgesehen«, erwiderte Squeers ausweichend. »Und ich sagte, worin es bestehen sollte.« »Ich wollte nicht klagen, verstehen Sie, Mr. Nickleby, auf mein Wort, Sir, Sie sind ein so...« »Ich frage, wo das Risiko ist.« »Wo es ist, sagte Squeers, seine Knie noch heftiger reibend, »es ist unnötig, dass ich mich darüber auslasse. Über gewisse Dinge geht man am besten hinweg. Sie wissen es ja, welche Gefahr ich meine.« »Wie oft habe ich Ihnen gesagt und wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass Sie keine Gefahr laufen? Was haben Sie beschworen oder was sollen Sie anders beschwören, als dass Ihnen zu der und der Zeit ein Knabe namens Smike gebracht wurde, dass Sie ihn eine gewisse Anzahl von Jahren bei sich hatten, dass er Ihnen unter den und den Umständen entlief, wiedergefunden und von Ihnen erkannt wurde? Ist das nicht alles die Wahrheit?« »Ja, wahr ist es. Wenn dem nun aber so ist, was haben Sie zu fürchten? Nur Snorley beschwört eine Lüge, ein Mann, den ich weit schlechter bezahlt habe als Sie.« »Snorley hat's allerdings wohl feilgetan.« »Ja, ja, er hat's wohl feilgetan«, sagte Ralph ärgerlich, »und macht seine Sachen gut und nimmt dabei eine heuchlerische Miene und ein salbungsvolles Wesen an, wogegen Sie von Risiko reden. Was wollen Sie damit sagen? Die Bescheinigungen sind sämtlich echt. Snorley hatte noch einen Sohn, ist zweimal verheiratet gewesen, seine erste Frau ist gestorben und nur ihr Geist würde bezeugen können, dass sie den Brief nicht geschrieben. Nur Snorley selbst kann sagen, dass der Bursch sein Sohn nicht ist und dass die Würmer den seinigen verzehrt haben. Meineidig ist Snorley allein und ich meine, dass er dergleichen ziemlich gewohnt ist. Wo ist Ihr Risiko?« »Je nun, Sie wissen«, versetzte Squeers unruhig hin- und herrückend, »wenn Sie da hinaus wollen, könnt ich fragen, wo ist das Ihrige?« »Nirgend. Ich trete ebenso wenig hervor wie Sie. Snowleys Interesse erfordert, dass er bei der Geschichte, die er erzählt hat, unerschütterlich beharrt, und seine Gefahr besteht darin, dass er sich auch nur im Mindesten selbst widerspricht. Es ist rein unbegreiflich, wie Sie von Gefahr bei dem Betruge reden können. »Oh, bitte«, fiel Squeers unruhig umherblickend ein, »nennen Sie es nicht so, tun Sie es mir zu Gefallen nicht.« »Nennen Sie es, wie Ihnen beliebt, aber hören Sie auf mich. Die Geschichte wurde ursprünglich als ein Mittel ersonnen, um einerseits einen Menschen so tief als möglich zu kränken, der Ihrem Fortkommen geschadet und Sie halb zu Tode geprügelt hat, und um andererseits Ihnen zu einem halbtoten Hausesel wieder zu verhelfen, den Sie wieder zu haben wünschten, damit Sie Ihre Rache wegen seines Anteils an der Sache an ihm auslassen könnten, und weil Sie wussten, dass Sie Ihrem Feinde zugleich nicht weher zu tun vermöchten, als dadurch, dass Sie seinen Schützling wieder in Ihre Gewalt bekämen. Ist dem so, Mr. Squeers?« »Ungefähr, Mr. Nickleby, oh ja.« »Was soll das heißen?« »Nun, ungefähr soll heißen, wie man es nimmt, und das nicht alles meinetwegen geschah, da Sie gleichfalls eine alte Scharte auszuwetzen hatten.« »Glauben Sie, dass ich Ihnen geholfen haben würde, wenn das nicht der Fall gewesen wäre?« »Mag wohl sein, Mr. Nickleby. Ich wünschte nur, dass in Betreff dieses Punkts alles klar und richtig unter uns wäre.« »Wie kann es denn anders sein? Nur, dass die Rechnung zu Ihren Gunsten steht, denn ich lasse es mich Geld kosten, um meinen Hass zu befriedigen, und Sie stecken Geld ein, indem Sie denselben Vorteil genießen. Sie sind wenigstens ebenso hart wie rachsüchtig. Ich auch. Wer steht sich am besten? Sie, der Sie Geld und Rache zugleich und durch denselben Prozess erlangen, der Sie, wo nicht der Rache, doch jedenfalls des Geldes gewiss sind, oder ich, der ich jedenfalls mein Geld hergebe und endlich nur Rache gewinnen kann?« Da Mr. Squeers hierauf nur durch Lächeln und Achselzucken zu antworten vermochte, so gebot ihm Ralph finster, stillzuschweigen und dem Himmel zu danken, dass es so vortrefflich mit ihm stände, fasste ihn sodann scharf in das Auge und machte ihm die nachstehenden Mitteilungen. Erstlich, dass Nicholas ihm, Ralph, einen Plan vereitelt, den er mit einer gewissen jungen Dame gehabt und diese selbst entführt habe. Zweitens, dass die Dame durch eine testamentarische Urkunde Ansprüche auf ein bedeutendes Vermögen habe, so dass ihr zukünftiger Gemahl, ohne Zweifel Nicholas, wenn sie zur Kenntnis jener Urkunde gelangte, ein reicher Mann und ein sehr gefährlicher Feind werden würde. Drittens, dass die erwähnte Urkunde jemandem gestohlen worden sei, der sie verborgen gehalten und sich fürchte, Schritte zu tun, wieder in ihren Besitz zu gelangen, und dass er, Ralph, den Dieb kenne. Squeers hörte das alles mit begierigen Ohren an, sein eines Auge und der Mund standen ihm dabei weit offen, auch war er höchst verwundert, aus welchem besonderen Grunde ihn Ralph mit einem so großen Vertrauen beehrte und wohin der letztere ziele. »Und nun hören Sie meinen Plan«, schloss Ralph sich vorbeugend und die Hand auf Squeers Arm legend, »den ich zur Ausführung bringen lassen muss, wenn ich ihn zur Reife zu bringen vermag. Niemand kann aus der Urkunde irgendeinen Vorteil ziehen, mit Ausnahme des Mädchens oder ihres Gatten, und ohne dass sie in den Besitz der Urkunde gelangen, ist kein Vorteil denkbar. So viel weiß ich mit vollkommener Bestimmtheit. Wer mir die Urkunde bringt, damit ich sie vor seinen Augen verbrenne, erhält von mir 50 Pfund in Golde.« Squeers atmete tief und sagte, »Oh ja, aber wer soll sie bringen?« »Es ist schwer, sie zu erlangen, vermag es aber irgendjemand, so sind Sie es.« Squeers drückte sein unsägliches Erstaunen aus und erklärte, gänzlich außerstande zu sein, Mr. Nickleby in der Sache zu dienen. Ralph ließ ihn reden, bis er gänzlich außer Atem war, weihete ihn darauf noch tiefer in seinen Plan ein und stellte dabei geschickt die Punkte ins Licht, deren Hervorhebung ihm am rätlichsten deuchte, nämlich das Alter und die Schwäche Mrs. Sliderskews, die bedeutende Unwahrscheinlichkeit, dass sie einen Mitwisser oder auch nur einen Bekannten habe, die große Wahrscheinlichkeit im Gegenteile, dass sie nur nach augenblicklicher Eingebung gehandelt und dass sie selbst bereits eingesehen haben würde, wie schwierig ihre Lage wäre, indem sie sich in den Besitz von Dokumenten gesetzt, deren Inhalt ihr gänzlich unbekannt sei, die Leichtigkeit endlich, womit jemand unter den obwaltenden Umständen dieselben von ihr würde erlangen können, sei es, dass er sich in ihr Vertrauen einschliche oder sie einschüchterte. Weiter verfehlte Ralph nicht, Mr. Squeers darauf hinzuweisen, dass es ihm bei seiner Gewandtheit und Erfahrung nur Kinderspiel und ein vergnüglicher Spaß sein würde, ein altes Weib hinter das Licht zu führen. Mit lebhaften Farben schilderte er ihm die schmerzliche Täuschung, welche Nicholas erfahren würde, wenn er die Entdeckung machte, statt einer reichen Erbin eine Bettlerin geheiratet zu haben, deutete darauf hin, wie wichtig es für Mr. Squeers in dessen Lage sein müsse, einen Mann wie ihn zum Freunde zu behalten, erinnerte ihn an die lange Reihe von Vorteilen, die er ihm seit ihrer ersten Bekanntschaft verdanke, wo er günstigen Bericht von seiner Behandlung eines kränklichen, unter seinen Händen gestorbenen Knaben erstattet, dessen Tod Ralph und Ralphs Geschäftsgeber sehr wünschenswert gewesen war, was er jedoch nicht sagte, und äußerte schließlich, dass die 50 Pfunde auf 75 oder je nach Umständen auch auf 100 erhöht werden könnten. Squeers schlug die Beine übereinander und zog sie unter den Stuhl, kraute sich den Kopf, rieb sein Auge bis seine Fingernägel und fragte endlich, ob 100 Pfund die höchste Summe wären, bis zu welcher Mr. Nickleby gehen könne. Als Ralph bejahend geantwortet, wurde er abermals unruhig und erklärte endlich, er sehe wohl, dass er es versuchen müsse, sein Möglichstes zu tun, um einem Freunde gefällig zu sein, was stets sein Grundsatz gewesen wäre. Aber eins ist mir nur noch gänzlich unklar. Wie wollen Sie die Alte ausfindig machen? Sagte er. »Es kann sein, dass es mir nicht gelingt«, erwiderte Ralph, »ich werde es jedoch versuchen. Ich habe wohl schon früher Leutchen in dieser Stadt aufgespürt, welche besser versteckt waren wie Sie, und kenne Quartiere, wo ein paar zweckmäßig angelegte Guineen häufig noch dunklere Rätsel lösen oder auch, wenn es sein muss, verhüllen.« »Ich höre meine Nacksläuten. Wir müssen uns trennen, und Sie tun am besten, wenn Sie nicht ab und zu gehen, sondern warten, bis Sie von mir hören.« »Sehr wohl, aber wenn Sie sie nicht aufspüren sollten, so bezahlen Sie doch im Mohrenkopf meine Rechnung und eine Kleinigkeit für den Zeitverlust.« »Ja, ja«, erwiderte Ralph verdrießlich, »haben Sie noch etwas zu sagen?« Squeers schüttelte den Kopf. Ralph begleitete ihn hinaus und öffnete ihm die Tür, wobei Mr. Squeers zu Newmans Erbauung seine laute Verwunderung zu erkennen gab, dass das Haus ja wie bei Nacht verschlossen und verriegelt wäre. In sein Zimmer zurückgekehrt, murmelte Ralph, »Komme nun, was will, für jetzt bin ich ohne Furcht. Hab ich nur erst diesen kleinen Teil meiner Einbuße und meines Schimpfs wieder eingebracht? Hab ich ihm nur erst diese, seinem Herzen so teure Hoffnung vernichtet, hab ich nur dies erst vollbracht, so soll es das erste Glied einer Kette werden, womit ich ihn umschlinge, einer Kette, wie sie noch von keinem Menschen geschmiedet worden ist.« Ende von Abschnitt 5, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 8. November 2024.